Aloha. Willkommen bei der 8. Episode des Podcasts Hard Rock Aloha. Wir leben in Mitteleuropa. Das heißt, wir leben in einem System, das sehr stabil scheint. Wir haben alles, was wir brauchen. Um ein gutes Leben führen zu können. Schieben wir jetzt mal die immer stärker werdende Armutsbevölkerungsschicht zur Seite, sehen wir, dass wir ein funktionierendes Gesundheitsnetzwerk haben, also Ärzte, Krankenkassen, Versicherungen. Wir haben eine gute Infrastruktur, wir haben ein Bundesheer, wir haben Feuerwehr. Wir haben all diese Systeme, die uns eigentlich zu einer sehr stabilen Gesellschaft machen, zumindest oberflächlich. Aber diese soziale Stabilität hat natürlich ihren Preis. Und darum soll es heute in diesem Podcast gehen. Diese soziale Stabilität hat den Preis, dass wir nicht diese Menschen sein können, die wir wirklich sind. Wir müssen eine Maske tragen, indem wir lernen, uns von unserem einzigartigen Wesen und unseren persönlichen Wünschen, Bedürfnissen und Gefühlen zu distanzieren. Stattdessen leben wir in einem sozial akzeptierten Selbst. Das kann man leicht veranschaulichen. Ein Job, nehmen wir her, jemand arbeitet als Wettcafé-Angestellter. Er muss jeden Tag in diesen Job gehen. Er muss jeden Tag in diesem Job funktionieren. Er muss jeden Tag als Teil dieser großen Einheit funktionieren. Er kann dabei seine Stimmungen, Launen, vielleicht Missmut, Trauer, Glück, was auch immer, kann er bis zu einem gewissen Maß einbringen, aber nicht durchblicken lassen. Er muss funktionieren, er muss wie eine Maschine sein Pensum abarbeiten. Und das gilt so gut wie für jeden Job. Das heißt, gehen wir in den Job, tragen wir eine Maske. Die Maske des unfehlbaren Mitarbeiters, der sich stets makellos gibt. Den Kollegen gegenüber kann man auch nicht wirklich ehrlich sein. Denn wenn man beginnt, ganz ehrlich zu sein und über seine Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle zu sprechen, zum Beispiel immer wieder sagt, nein, dieser Job ist nichts für mich, ich würde gerne wann anders woanders arbeiten oder ich möchte das und das meine Träume verwirklichen und ich bin sicher nicht mehr lange hier, dann wird man damit rechnen müssen, dass man ein Messer ins Kreuz bekommt. Darum tragen wir auch oft in Jobs bei gewissen Mitarbeitern Masken, um mit diesen Menschen gut zu funktionieren, damit diese Firma gut funktioniert. Das heißt, im Arbeitsleben tragen viele von uns Masken. Es sei denn, man führt einen Job aus, der die Berufung eines selbst ist. Dann muss man diese Maske nicht tragen. Da kann man sein, wer man ist. Denn dann kann man aufgehen in diesen Job als authentisches Selbst. Aber in den meisten Jobs ist es nicht möglich. Und für die meisten Menschen ist es nicht möglich, da viele oder die meisten Menschen in Jobs zubringen, die nicht ihren wahren Leidenschaften, Berufungen und Talenten entsprechen. Also es beginnt in der Jobwelt. Wir müssen Masken tragen. Es geht weiter oft in den Freundschaftskreisen. Viele von uns wissen insgeheim, dass wir nur wirklich wenige wahre Freunde haben. All der Rest dieser Freunde sind Bekanntschaften, aber nicht wahre Freunde, auf die man jederzeit zählen kann. Gegenüber diesen wahren Freunden kann man sein, wer man ist. Authentisch. Aber gegen diesen Bekanntschaften gegenüber, die vage im Freundeskreis existieren, hat man oft eine Maske. Man versucht zu gefallen, den Erwartungen zu entsprechen, mit anderen gut zurechtzukommen. Man fürchtet sich dann, wenn man selbst ist, dass man diese Menschen im Umkreis verliert. Wobei das eigentlich zu einem besseren Leben führen würde, wenn wir eigentlich authentisch sein würden und nur diese Menschen in unser Leben holen würden oder lassen würden, die wirklich unseren Neigungen, Wünschen, Bedürfnissen, Hobbys und so weiter entsprechen. Also im Freundeskreis geht das weiter. Oft geht es im Erwachsenenleben auch weiter im familiären Kreis. Wenn wir zu unserer Familie kommen, schlüpfen wir wieder in diese alte Rolle des Sohnes. Und wir lassen uns gerne wieder sagen, was wir zu tun haben. Und wir kommen in Konflikte. Oder wir sehen die Mutter als Mutter oder den Vater als Vater und erkennen ihn nicht als Erwachsenen. Und wir reden dann nicht wie Erwachsene miteinander, sondern wie Vater und Sohn oder Mutter und Sohn oder Mutter und Tochter und Vater und Tochter. Aber wir würden uns in der familiären Zusammenstellung viel leichter tun, wenn wir erkennen würden, dass wir alle Erwachsene sind oder Menschen und das Beste daraus machen. Also wir tragen da auch oft auch Masken und machen uns das Leben schwer. Also wir sehen, in den vielen Bereichen tragen wir Masken. Und das, der stärkste Punkt aber und der grundlegendste Punkt, warum unser System und Gesellschaft funktioniert, ist, da wir alle dazu gemacht werden oder geprägt werden oder so konditioniert werden oder von den Schulen auch schon indoktriniert werden, damit wir diesem Bild der Gesellschaft entsprechen. Das heißt, wir werden alle in Rollen gesteckt. Wir werden alle so bearbeitet, dass wir diesen Rollen entsprechen wollen. Wir wollen alle Rolle innehaben und viele von uns wollen die Einserrolle innehaben. Wir wollen der Erste sein, wir wollen nicht der Letzte sein. Wir wollen überall, wo, was wir tun oder wobei wir tätig sind, der Erste sein. Das wird uns von Anfang an gelehrt, diese Rolle inne zu haben, diese Rollen zu verkörpern. Wir werden in der Schule so weit indoktriniert, dass wir alle eine gewisse Figur innehaben. Und wir werden ja auch eigentlich dazu konditioniert, alle gleich zu sein. Wir sollen ja nicht hervorstechen. Wir sollen die gleichen Menschen sein. Eine Sekunde. Ja, jetzt schaut dein Freund vorbei. Jedenfalls genau. Also wir werden alle in den Schulen indoktriniert und konditioniert, dass wir alle zu dem XY-Bürger werden. Genauso unser Schulsystem funktioniert ja eigentlich noch immer auf den Systemen des Heeressystems. Und was will man in einem Heer erzeugen oder erschaffen? Soldaten, die alle gleich sind, die alle die gleichen Befehle befolgen, keine Befehle verweigern. Und genauso wird in der Schule gearbeitet. Wir werden alle zu Maschinen gemacht eigentlich, die Befehle befolgen, annehmen und nichts hinterfragen. Das heißt, uns wird alle die Maske des Soldaten und der Maschine aufgesetzt. Unsere Wünsche, Bedürfnisse, Leidenschaften, Talente, Stimmungen werden nicht akzeptiert. Wir müssen ja funktionieren in diesem System. Das heißt, wir kommen alle schon aus der Schule raus nach unserer Pflichtzeit mit unseren Masken, mit diesen Masken des Funktionierenmüssens. Das heißt, wir werden ja gar nicht zum Menschen erzogen oder wir werden ja nicht dahingehend gefördert, dass wir alle diese Menschen sind, die wir wirklich sind. Und wir werden auch nicht dazu erzogen, unsere Gefühle zuzulassen, sondern wir werden dazu erzogen, Befehle zu befolgen und sie nicht zu hinterfragen. Das heißt, wir bekommen alle unsere Fassung, wir werden in eine Fassung gedrängt, wir bekommen unsere Masken aufgesetzt. Und das führt natürlich zu vielen Problemen. Man sieht, man hat in vielen Lebensbereichen verschiedene Masken. Egal, ob jetzt im Job, in der Familie, im Hobbykreis und so weiter, in jedem Bereich der Gesellschaft trägt man Masken. Man ist nur selten wirklich selbst oder authentisch, wer man wirklich ist. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Phasen und weiß, dass wenn man wirklich selbst ist, authentisch ist, sich am besten fühlen kann. Aber das wird in unserer Gesellschaft nicht zugelassen, denn jemand, der seine Masken herunternimmt, herunterreißt, hinterfragt, wer er wirklich ist, reflektiert, besonnen damit umgeht, wer er wirklich ist und selbst ist, der wird diese Gesellschaft hinterfragen, der wird dieses System hinterfragen, der wird sehen, dass wir alle eigentlich manipuliert werden, geleitet werden und nicht, es wird ja keine persönliche Freiheit im großen Sinne mehr zugelassen. Denn ein Mensch, der wirklich frei ist, frei denkt, frei lebt, alles zulässt, authentisch ist, der wird dieses System nicht akzeptieren können. Denn man wird immer in Fassungen gesteckt werden. Und dazu verpflichtet, Masken zu tragen. Was kann jetzt also jeder Einzelne tun? Also ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Soziologe und so weiter. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir alle unsere Masken herunternehmen und wirklich sind, wer wir sind, authentisch und ehrlich. Und damit mit den Konsequenzen uns auseinandersetzen und daraus lernen, wer wir wirklich sind und wer die anderen sind. Denn wir leben mittlerweile in einem großen Schauspieltheater. Niemand ist wirklich mehr derjenige, der er ist. Und ich sehe die Konflikte und die Probleme, die dies auslöst. Viele Menschen wissen nicht mehr, wer sie sind und bekommen deswegen Depressionen oder psychische Erkrankungen und so weiter und wollen etwas sein, was sie nicht sind. Also es ist an der Zeit, dass wir alle erkennen, wer wir wirklich sind und daraus das Beste machen. Denn erst jene Menschen, Heid kann wirklich Gedeihen und Gutes hervorbringen und Krieg ausmerzen, Wenn diese Bevölkerung aus Individuen besteht, die selbst reflektiert sind und wirklich sind, wer sie sind. Denn ein Mensch kann erst seine wahren Potenziale ausschöpfen, wenn er sich erkannt hat und authentisch mit sich selbst umgeht. Alles andere ist Maskeradenspiel, Blindheit, Taubheit und ein Trugbild von einer Gesellschaft. Also lasst uns ehrlich sein, lasst uns ehrlich unser Selbst verkörpern, authentisch sein. Das war die 8. Episode des Podcasts Hard Rock Aloha.